Lektion 4, Übung IC. Beispiel. Gibt es Nachtisch? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Bitte beginnen Sie. Gibt es Nachtisch? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Gibt es Suppe? Ja. Welche möchten Sie? Die oder die? Gibt es Salat? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Gibt es Soße? Ja. Welche möchten Sie? Die oder die? Gibt es Joghurt? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Gibt es Wurst? Ja. Welche möchten Sie? Die oder die? Gibt es ein vegetarisches Gericht? Ja. Welches möchten Sie? Das oder das? Gibt es Eintopf? Ja. Welchen möchten Sie? Den oder den? Danke.